Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite, das Magazin. Liebe Hörerschaft, ihr habt die Wahl. Wer soll heute euer Herz erobern? Ist es der Aushilfsjedi, der dir in 25 verschiedenen Dialekten erzählen kann, was er in 15 Jahren Podcasting schon alles erlebt hat und danach mit dir auf dem Gepäckträger rund um den Kessel radelt? Oder das Zeilenende, das kategorische Steine wirft, um wieder Schwung in die Kiste zu bringen und zwischen KIZ und Bierchen im Park die Romantik versteckt hält. So, liebe Hörerschaft, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Also viel Spaß, hier ist die Elite. Danke, Yves. Einen schönen guten Tag. Hallo. Jo. Ja? Weil weißt du, wie die Entfernung ist zwischen Leipzig und Böblingen bei Stuttgart? Nein. Das wäre jetzt quasi die Podcast-Gap. Die Podcast-Gap. Naja, die Elite-Gap. Ein elitäres Gap. Ja, die Elite-Gap. Ja. Das ist so die Gap zwischen Böblingen bei Stuttgart und Leipzig. Ja. Leipzig bei Halle. Leipzig bei Schkeuditz, wenn schon. Ist auch in Ordnung. Also der Flughafen ist in Schkeuditz. Wenn du bei Böblingen schon hinzufügen musst, bei dieser Weltstadt, wo, bei welchem unbedeutenden Kuhkauf das in der Nähe liegt, dann kann man das auch bei Leipzig machen. Habt ihr wenigstens einen Fluss, den man euch noch benennen kann? Wir haben den Murkenbach. Ja, also siehst du, Böblingen am Murkenbach. Ja, das ist super. Ja, wir haben immerhin die Elster. Die gibt's in Schwarz-Weiß und Becken. Ja, und in Steuer. Genau. Ja. Und wir haben das Bundesverwaltungsgericht hier. Das Bundesverwaltungsgericht. Kartoffelpüree mit Paragraphen. Genau. Geil. Gut. Es gibt übrigens noch andere Gaps. Die sind auch immer relevant. Es gibt Caps. Das sind diese Pappdinger, die man auf Stapel werfen konnte. Das hat man in den 90ern gespielt. Oh, alte Erinnerungen. Ja. Und ja, wobei wir haben eher mit den Panini-Bildchen flippen gespielt oder Münzen werfen oder sowas. Ja, das geht natürlich auch. Und es gibt Caps, diese Waschmittel. Aber wir reden von Gap. Meint der also Gap? Einen Graben quasi. Ein Graben. Graben wir jetzt was? Kriege ich einen Bagger? Und es gibt ja auch zum Beispiel die Gender Pay Gap. Ja. Die gibt's ja in drei Varianten. Ja, mindestens. Weil es gibt ja mindestens drei Gender, also muss es auch mindestens vier Gender, also muss es mindestens drei Gaps geben. Na, es gibt die Gap zwischen Mann und Frau, wenn es darum geht, im Allgemeinen, was Gehälter angeht. Ja. Also, was verdienen alle Männer Deutschlands im Verhältnis zu alle Frauen im Durchschnitt? Mhm. Dann gibt es natürlich den Gender Pay Gap im gleichen Sektor. Das heißt auf Deutsch, der Social Media Manager und die Social Media Managerin, was die unterschiedlich verdienen. Mhm. Gerade solche verhandlungsfreien Berufe, Verhandlungsberufe, wo du quasi dein Gehalt selbst verhandelst und halt der Mops bist, wenn du zu doof bist zum Verhandeln. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch, den klassischen Gap, der auch nichts mit Verhandeln zu tun hat, sondern einfach der Tatsache, dass die Frau mal ein Jahr ausscheidet und dadurch natürlich aber auch ein Jahr Betriebszugehörigkeit weniger hat und dadurch dann im öffentlichen Dienst beispielsweise einfach ein Jahr fehlt. Mhm. So, und das ist dann auch nochmal so ein Gap. Mhm. Aber darüber reden wir auch nicht. Das ist gut, es gibt nämlich den Aufmerksamkeitsgap zwischen du hast angefangen ihn zu erklären bis du hast aufgehört ihn zu erklären auf meiner Seite. Ja, ich muss aber schmunzeln. Ich habe letztens mal irgendwann gelesen, wie lange die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen ist. Und da habe ich auch gelesen, dass man eher so 30 bis 90 Sekunden maximal sprechen sollte, weil sonst die Leute aussteigen. Worum geht die heutige Folge? Wir reden über den Romance Gap. Gut, ich glaube, wir haben alle schon verloren, weil das länger als 30 bis 90 Sekunden gedauert hat. Aber das ist jetzt die Belohnung für all diejenigen, die doch so lange durchgehalten haben und deine Statistik mit Füßen getreten haben. Hä? Nein. Doch? Es geht darum, dass du ja, wenn du zwischendurch was sagst, fällt das ja immer wieder dann in sich zusammen. Das ist ja das Schöne. Nein, die müssen ja schon uns zuhören. Wir sind ja quasi eine Einheit. Wir sind eine symbiotische Beziehung. Ja, aber es geht ja auch vor allem um deine Aufmerksamkeit erstmal. Wenn du quasi aufmerksamkeitstechnisch aussteigst, dann steigt der Hörer doppelt aus, weil du dann quasi gar keine Anschlussfähigkeit bilden kannst. Wollen wir also mal über die Anschlussfähigkeit sprechen, denn darum geht es auch in der Romance Gap. Die Romance Gap ist quasi die Gap zwischen Mann und Frau in all diesen romantischen Belangen. Okay. Gut. Wollen wir noch kurz dich mit ins Boot holen? Nee, ich fühle mich auf meinem eigenen Ufer eigentlich ganz wohl. Deswegen nehmen wir dich noch mit ins, holen wir dich von deinem Ufer einfach mal mit einem eigenen Bötchen ab. Wir können ja beim Männlein und Weiblein ziemlich klar unterscheiden zwischen Männlein und Weiblein. Die einen sagen so, die anderen sagen so. In Beziehungen. In Beziehungen, möglicherweise. Der neueste Hit ist ja, dass man sich auf Twitter Vaginen anschaut und versucht zu beurteilen, ob die echt sind oder nachgebildet. Aber ja. Also so eindeutig ist das offenbar nicht mehr mit den Geschlechtern. Okay. Twitter ist wild. Gut, wir holen mich in einem Boot ab. Da gibt's keine Vaginen in diesem Boot, hoffentlich. Okay, jetzt mal ganz kurz. Also es gibt ja immer die berühmt-berüchtigte Frage bei einem schwulen Pärchen. Entschuldigung, wer von euch ist Männlein und wer von euch ist Frau? Wir wissen beide, dass diese Unterscheidung so ganz nicht funktioniert. Es entwickelt, ich habe da immer so eine gewisse Mordlust. Es funktioniert tatsächlich in einigen Fällen, aber es ist einfach keine klare, eindeutige Unterscheidung. Naja, also in den meisten schwulen Beziehungen sind halt beide der Mann. Ja, ich will nur drauf raus. Also es gibt so Beziehungen, in denen funktioniert das so quasi, was das Rollen- und Klischeeverhalten angeht, so ein bisschen. Aber das ist nicht die Masse. Jetzt gibt es ja noch die zweite Unterscheidung, Bottom und Top. Die gibt es ja. Gut. Dann versuchen wir doch einfach mal klar zu trennen zwischen Bottom, das was dann quasi das ist, was das Männliche ausmacht, und Bottom, was das Weibliche ausmacht, um einfach eine Strukturierung zu haben. Wir müssen ja einfach mal gucken, ob das klappt. Okay, ich bin gespannt, was das jetzt wird. Weil wir müssen ja quasi, also da alles, was zwischen Männlein und Weiblein passiert, ja irgendwie übersetzen. Fair wäre es natürlich jetzt, noch eine lesbische Gesprächspartnerin zu haben. Da wüsste ich jetzt aber auch nicht, wie Bottom und Top funktioniert, weil... Also bei in lesbischen, die klischee-lesbische Beziehung unterscheidet ja zwischen, ich überlege gerade, wie das, ich glaube Butch und Femme heißt es. Also Butch auf jeden Fall, das sind die Holzfällerhemden-Lesben. Okay. Na? Du kennst sie? Die mit den praktischen Kurzhaarschnitten und dem Oberlippenbart? Das sind Butches und Femmen sind halt die sehr femininen, weiblichen Lesben, die gerne in Heteropornos auftreten. Gut, aber da du hast ja nicht immer eine Butch und eine Femme, du hast aber meistens einen Top und einen Bottom. Oh, nö. Du kannst auch zwei schwule Tops haben? Ja, klar. Also ich möchte euch Heteros ja nicht erschrecken, aber Sex ist mehr als anale oder vaginale Penetration. Man kann auch ein sehr erfülltes Sexleben haben, ohne zu penetrieren. Ja, klar. Und also darauf baut man ja nicht seine langjährige Beziehung auf, ob man darauf steht, in den Arsch gefickt zu werden und der andere darauf steht, dass man in den Arsch fickt. Ach, nicht? Nein! Ich dachte jetzt, das war das, was in Paragraph 175 stand. Menschen dürfen sich einfach nicht in den Arsch ficken und Lesben sind sowieso pfui. Ja. Okay. Dann habe ich diesen Paragraphen falsch verstanden. Und jetzt kann ich ihn nicht mehr nachlesen, weil er ja weg ist. Ja, genau, wir haben ihn wir haben ihn verschwinden lassen. Und mit anderen Worten, ihr habt ihn weggefickt. Yes! Richtig hart. Gut, ich versuche, also wir versuchen jetzt mal ein klassisches, also wir sprechen heute über ein klassisches Männlein-Weiblein-Dating-Thema und versuchen das mal, ob wir das irgendwie anschlussfähig an Schwule andocken können. Okay. Ohne jetzt ein Top-Thema zu sein und der Schwule ist das Bottom. Der muss leider erlaubt sein. Vollkommen in Ordnung. Ich hole mein Notizbüchlein raus, damit ich für die anstehende Dating-Saison auch wieder gerüstet bin. Ich kenne ja auch ein schwules Podcast-Pärchen, die auch ein reales Pärchen sind. Da hat auch keiner gesagt, so, ich schieb dir heute die Themen rein. In diesem Sinne, lass uns mal drüber reden, welchen Unterschied es zwischen Männern und Weibern gibt und wo tatsächlich so eine quasi ein Gap ist und wo dann tatsächlich die Gesellschaft irgendwie einen Gap schafft. Also wir reden heute über was total Soziologisches und wir lassen Luhmann und Habermas in ihren Kisten. Darf ich Bourdieu mitnehmen? Kannst du mal versuchen. Immer. Dann gut, also fang mal an. Die klassische Romance-Gap ist ja eigentlich etwas, was sich aus der alten Zeit entwickelt hat. Wer spricht wen an zum Beispiel? Ja. Und in der alten Zeit war es ja so, Männlein ging zu den Eltern und sagte, du, ihr habt eine Tochter, wie schaut's aus? Die wäre doch zu haben. Ich hätte hier einen Bauernhof zu bewirtschaften. Mhm. So tief wollen wir jetzt natürlich nicht in die Vergangenheit gehen bei jedem Thema, aber wir wollen nur mal kurz erklären, da kommt das ja her. Mhm. Und irgendwann hat sich dieses Ansprechthema ja so weit entwickelt, dass jetzt ja die freie Partnerwahl sich so ein bisschen entwickelt hat und dementsprechend genau. Jeder könnte eigentlich jeden ansprechen. Ja. Es obliegt aber doch immer noch den Männern, oder siehst du das anders? Also nicht normativ, also nicht ontologisch normativ, so es wäre wünschenswert, dass die moderne Person genau dies tut und es wäre doch total toll, sondern ja, geh raus in den Club und schau mal, wie schaut's denn da wirklich real aus? Oder wie schaut's in der Bar aus? Oder wie schaut's auf der Straße aus? Oder wie schaut's, keine Ahnung, in der Firma aus, auf der Firmenweihnachtsfeier. Man kann das auch normativ beantworten. Also ich glaube, du hast als Frau, wenn du einen Typen ansprichst und sagst, du gefällst mir, lass uns mal einen Kaffee trinken, immer noch ganz schnell in der Gefahr landest, irgendwie abgestempelt zu werden. Abgestempelt? Ja. Wie abgestempelt? Naja, als Frau, die sehr forsch und selbstbestimmt vorgeht und dementsprechend ein Flittchen ist. Ich weiß nicht, ob die Jugend von heute noch Flittchen sagt, aber meinen tun sie es dann immer noch. Okay, ich hab das Schlampenparadox habe ich am Ende noch dabei. Das habe ich noch ganz am Ende. Also, ja, okay, dann kehren wir da am Ende zurück. Also Du meinst tatsächlich, okay, weil das ist, oder wollen wir das fast direkt aufmachen, weil das ist tatsächlich eines der größten, lustigsten Fässer, die ich hier noch rumliegen habe. Naja, also warum lange um den heißen Brei reden? Also ja, du hast recht, natürlich kann jeder jeden ansprechen. Ich meine, ich könnte auch dich ansprechen und dich mal auf ein Bier ausfragen, aber dann kriege ich Ärger mit deiner Liebsten. Rein theoretisch können Frauen auch Männer ansprechen. Das wäre sogar wünschenswert, wenn sie das tun. Das ist die Sache mit der fragilen Männlichkeit, die lässt das halt nicht immer zu, dass man sich gerne von der Frau ansprechen lässt. Okay, jetzt haben wir zwei Probleme. Einmal ist es die fragile Männlichkeit, dieses komische Jagdklischee quasi, der Mann will der Jäger sein, was ich für einen völligen Bullshit halte. Und das zweite ist dieses Flittchen-Schlampen-Klischee. Lass uns kurz den Exkurs zur Schlampe machen, weil das ist ein durchaus spannendes Thema. Ja. Ich musste es die Tage auch auf Facebook wieder lesen. Da ging es wirklich um diese Frage, eine Frau, viele Männer Schlampe, ein Mann, viele Frauen Held. Ja. Jetzt habe ich mich mal ernsthaft gefragt, wer nimmt das denn überhaupt wahr? Also mal ganz ernsthaft, wenn ich, keine Ahnung, gehen wir kalenderwochenartig vor, wenn ich in meiner jungen, wilden Zeit in Kalenderwoche 1 irgendwie eine Samstagabends mit nach Hause genommen habe und wir schön durch die Kissen gehüpft sind. Mhm. Und in Kalenderwoche 2 bin ich Freitagabends aus und da war eine, die hatte ein schönes Zuhause. Und das wollte sie mir unbedingt zeigen und natürlich auch ihr Schlafzimmer. Und wir springen in Kalenderwoche 3. Da war aus Versehen ein Frühlingseinbruch und wir hatten richtig gutes Wetter, so 20 Grad draußen. Und da war, keine Ahnung, Sonntagnachmittags eine, die wollte unbedingt irgendwie durch den Park und dann auch noch durch die Hecke gescheucht werden. Und ja, da war dann irgendwie in Kalenderwoche 4 wieder eine, die hat auch ein schönes Zuhause gehabt und wollte mir das unbedingt zeigen. Dann wären wir jetzt bei 4 Damen, Ich habe keine Ahnung, wer das wahrgenommen hätte und mich da zum Helden erkoren hätte. Naja, deine Freunde, denen du das berichtest? Hätten die wirklich gesagt, boah, du bist voll der Held? Also ich kenne jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie dein Freundeskreis so aufgebaut ist oder wie der Freundeskreis da draußen so aufgebaut ist. Aber wenn du sowas berichtet hättest, gesagt hättest, boah, also ich hatte jetzt 4 Wochen 4 Mädels oder keine Ahnung, 8 Wochen 8 Mädels, da hätten die Leute gesagt, ja, wenn du meinst, wenn das jetzt dein Lebensstil ist, mach halt. Aber niemand hätte gesagt, boah, du bist ja voll der Held. Man hätte möglicherweise sich über den Geisteszustand der Damen zeitweise gefragt, also so im Sinne von, waren die alle betrunken? Nein, die haben alle Geschmack, aber oder haben die irgendwie, keine Ahnung, wart ihr alle, hast du einfach ständig irgendwie den richtigen Riecher gehabt? Also es gibt ja diese Theorie, dass es diese läufigen Tage gibt. Oh mein also, Gott, die Theorie packen wir bitte wieder weg, danke. Also hat der Mann häufig, sind die Frauen läufig. So, ja, also dieses Ding gibt es. Jetzt andersrum gesehen, wenn jetzt eine Dame in Kalenderwoche 17 sich irgendeinen Typen mit nach Hause nimmt, in Kalenderwoche 18 bei einem Typen übernachtet, bei Typ B übernachtet, in Kalenderwoche 19 Freitagabends ausgeht und sich Typ C schnappt und Sonntagabends dann tatsächlich sogar nochmal einen Typ D schnappt und in der nächsten Woche dann wieder irgendeinen Typen kriegt. Die Frage, die sich mir aufdrängt, ist ja eigentlich, wer kriegt das mit und wer verurteilt das und warum? Es geht ja bei der Abstempelung nicht darum, dass das bei jeder immer rauskommt. Es geht darum, dass solche Dinge passieren und das immer mal wieder rauskommt, weil die beste Freundin, der man das erzählt hat, ne, dann hat plötzlich die Pamela den gleichen Mantel an wie die Mandy und dann ist die Pamela sauer auf die Mandy und steckt allen den Freunden von der Pamela, dass die mit 5 Typen letzten Monat geknattert hat und schwupps ist das gut gehütete Geheimnis raus. Und die Mandy oder die Pamela, ich habe wieder vergessen, wer ist, aber die eine von denen ist die Schlampe. Ja, aber ganz kurz, also erstens, wenn das die beste Freundin ist und die sowas rumtratscht, würde ich mich schon fragen, wo ist die Qualität dieser besten Freundschaft? Ich liebe es, wie dein Zeigefinger dabei die Bewegung gemacht hat, als ob du die Gay Queen of the World wärst. Also erstens, ich würde mir die Frage stellen, welche Qualität hat die Freundschaft? Wir müssen mal Videopodcast. Ich sehe es schon kommen. Zweitens. Ich glaube, wenn die Person, die mein bester Freund oder meine beste Freundin ist, mich verurteilen würde, also nicht kritisieren. Kritisieren ist ja etwas, was unter Freunden durchaus gang und gäbe ist und auch völlig legitim. Also es ist super. Konstruktive Kritik bringt uns alle voran. Wir würden alle viel mehr vorankommen, wenn viel mehr konstruktive Kritik kommen würde und weniger, ich hau dir aufs Maul. Wir würden sehr viel mehr vorankommen, wenn wir die, ich hau dir aufs Maul Kritik bei der FDP öfter anbringen würden, als versuchen, mit denen konstruktiv zu sein. Aber das ist ein anderes Thema. Du kriegst es tatsächlich rein in eine Beziehungsthematik, die FDP einbringt. Ja, mein Beziehungsstatus zu Christian Lindner ist kompliziert. Okay. Ja, klar. Also, aber es geht mir einfach nur darum, also erstens die Person, die dein engster Vertrauter ist, der wird dich nicht dafür abstempeln, sonst ist er einfach nicht dein engster Vertrauter. Alle anderen kriegen das doch eigentlich nur mit, wenn du im gleichen Teich ständig fischt. Das heißt, wenn du, du kennst diese berüchtigte Klischeebutze, Apfelbaum, Pflaumenbaum, B irgendwas, Tanzpalast oder wie auch immer die klassischen Clubketten so hießen. Ja. Ich weiß nicht, wie hießen die bei euch im Ruhrpott? Zeche Zollverein. Die berühmte Disco Zeche Zollverein. Ich dachte, wieso Diskothek? Wir haben uns unter Tage geliebt. Nein, nein, also so Clubs, gab ja so die Klischee-Clubs. Bei uns gab es keine Klischee-Clubs. Megapalast. Also, auf alle Fälle, wenn du quasi Freitagabends, Samstagabends und Sonntagabends immer in diesem gleichen Laden bist und jeden Abend einen anderen mitnimmst, dann sieht's dann irgendwann mal der DJ vielleicht und der Barmann. Der Barmann wird aber auch nicht arg viel sagen, weil der sicherlich irgendwann auch mal in diesem Reigen dabei ist. Ja. Also der ist sicherlich Samstagabends auch mal Kandidat dafür. Dementsprechend will ich drauf raus, es ist jetzt nicht so, dass du abgestempelt wirst dafür, wenn du das jetzt irgendwie separiert machst. Und deswegen halte ich diese Aussage für ein ziemlich sozial überholtes Klischee in der Zwischenzeit. Nein. Du vergisst, dass du in einer Großstadt groß geworden bist, wo man eine Auswahl zwischen zwei oder drei Schuppen hat, wo man überhaupt jagen gehen kann. Wenn deine Auswahl ist Fußballverein, Volleyballverein, Hockeyverein und der eine Club, der in Reichweite liegt, spricht sich das rum, weil in Vereinen wird getratscht. Ja, kriegt das raus. Weil der Typ im Zweifelsfall damit angibt, dass er mit der einen Ollen im Bett war. Also, um es mal kurz zu klären, wir reden jetzt nicht von dem kleinen Kacknest, logischerweise. Das und selbst dieses kleine Kacknest hat eine wunderbare Erfindung. An der ist sogar, die fördert sogar gern die FDP. Nämlich die Straße raus aus dem Kacknest. Und in dem Sinne, wenn du dann sogar noch dort Internet hast, also wir reden nicht von Brandenburg, sondern wir reden jetzt vom Ruhrpott, die Umgebung um den Ruhrpott rum. So, keine Ahnung. Dörfer wie Düsseldorf oder so. Du hast ja die Möglichkeit, da hinzufahren mit einem Auto. Du hast ja die Möglichkeit, dieses Gerät, das viele Menschen besitzen, so ein Smartphone, zu benutzen und da dann, keine Ahnung, Tinder, Lavoo, was weiß ich, was draufzuschmeißen und da auch quasi dein Jagdgebiet. Es geht noch eindeutiger app-technisch, also dementsprechend. Ja, aber es ist trotzdem nicht so einfach. Erstens brauchst du ein Auto, zweitens brauchst du jemanden, der fährt. Drittens, das regelst du, wenn, ne, es gibt nicht immer eine Bahnverbindung oder die fährt nur einmal die Stunde bis nachts um zwei. Halt, wir reden von Menschen, die über 18 sind und wir reden von Menschen, die mobil sind. Also das sind die aber nicht alle. Auch heute ist es noch so, dass die fahren dann ja auch nicht alle, weil du willst ja auch was trinken und feiern und Spaß haben. Das heißt, du hast 4, 5 Leute, von denen fährt einer. Halt, stopp. Ja? Wir sind, glaube ich, auf dem falschen Fuß. Es geht nicht nur um Disco-Eroberungen, sondern es geht wirklich um das große Ganze. Also du kannst ja alles Mögliche machen, du kannst dich ja zusammentindern, du kannst dich ja irgendwie, was weiß ich, irgendwo verabreden, du kannst dich aber damit fängst du nicht, damit fängst du nicht an, wenn du in das Spielchen einsteigst und die Abqualifizierung passiert, wenn du früh ins Spiel passiert am Anfang, wenn du ins Spiel einsteigst. Das ist ein Phänomen von jungen Leuten. Okay, also wir halten fest, es ist tatsächlich bis wann ein Thema und ab wann dann eigentlich nicht mehr? Ich muss mal so spontan sagen, ab 25, bis 25 etwa. Denn danach bist du, glaube ich, in deiner Haltung auch gereift genug. Dann passiert auch das Drama mit den besten Freundinnen, die keine besten Freundinnen sind, auch nicht mehr so häufig. Aber das in dem Alter kann das ja schon mal passieren, dass man sich wegen irgendwas ganz schlimm zerstreitet und dies, das. Okay, aber dann ist das ja immer noch kein Abstempeln, sondern dann ist es einfach keine Ahnung. Stell dir vor, du hast irgendwen, der sich mit dir verstreitet, und der wird dir dann sicherlich irgendwann auch möglicherweise Herkunft aus NRW vorwerfen, Homosexualität vorwerfen, Glatze vorwerfen, was weiß ich vorwerfen. Ja, aber also, das ist dann die Person, die ausplaudert, dass die Melanie halt jede Woche einen anderen Typen klargemacht hat und voll die Schlampe ist, weil das ist ja eine gute Erzählung. Und das verfängt und wird so weitergegeben. Durchaus. Ja, gut, aber da kannst du auch andere Klischees. Also in dem Fall. Du kannst, aber das Interessante ist doch, dass ausgerechnet dieses Klischee dann gerne hervorgezogen wird und genau das bedient wird. Das ist ja ein Hinweis darauf, dass das immer noch virulent ist. Naja, naja. Und die jungen Menschen, ich fahre ja viel Bahn und kriege das dann schon mal mit, wie sie sich so davon erzählen, die klopfen sich gegenseitig auf die Schultern, wenn sie wieder irgendeine Olle durch die Hecke gescheucht haben am Wochenende. Und das also wir haben ein Jugendproblem, willst du mir das damit sagen? Wir haben grundsätzlich, ja klar haben wir ein Jugendproblem, also das ist ja nichts Neues. Okay, also Jugend abschaffen. Ja, das würde sowieso ganz viele Probleme lösen. Also Axe würde zwar pleite gehen, aber das wäre auch nicht traurig. Meine Nase wird's danken. Es ist erstaunlich, wie so ein Rudel Teenager riechen kann. Das ist okay. Also mit einer Marke, ich habe recht, es ist ein sozial überholtes Klischee, dass die Jugend einfach weiterhin voranträgt. Schön. Also haben wir ein Jugendgap. Also ein Generationengap. Naja, ich glaube, dass in älteren Kreisen ist man einfach, ich glaube, du hast einfach mehr Übung darin, wenn du sexuell freizügig bist, dafür zu sorgen, dass das diejenigen nicht mitbekommen, die es nicht mitbekommen sollen, sagen wir es mal so. Okay. Gut, dann. Ich meine, du hast doch auch so ein Radar in dir drin, was du manchen Leuten erzählst und was du manchen Leuten nicht erzählst. So, dem erzähle ich lieber nicht, dass ich 1860-Fan bin, sonst kriege ich aufs Maul. Nein, habe ich nicht. 2000 Jahre später. So geschah es, dass die Batterien eines Geräts versagten, kurz nachdem wir festgestellt haben, dass wir ein Jugendproblem hatten. Wir haben allerdings das Batterienproblem nicht wahrgenommen und entsprechend weitergeplaudert. Ja. Unter anderem dann festgestellt, dass ja wir tatsächlich auch noch so ein bisschen ein Stadt-Land-Problem haben. Und ja, eigentlich könnte alles so viel einfacher sein. Ja, und das alles nur wegen dieses vertrackten Stromgaps. Ja, der Stromgap. Ja, wir haben auf jeden Fall festgestellt, dass natürlich Apps alles viel leichter machen würden. Und jo. Ja, Lebenserfahrung. Genau. Und dass es ein sozial überholtes Konstrukt, Klischee ist, dass die Jugend noch nicht so ganz geschnallt hat. Die Jugend hat einfach falsch gelernt. Weil die Eltern waren noch zu jung, als sie es ihnen beigebracht haben. Ja, und wie gesagt, Stereotype reproduzieren sich ja tatsächlich immer dadurch, dass sie in Erziehung weitergegeben werden. Selbst wenn man denkt, man hat sie reflektiert, dann stellt man doch irgendwie fest, dass man doch so ein bisschen von seinen eigenen Vorurteilen gefangen ist. Genau, aber wir wollen diesen Sumpf des Schlampenklischees einfach verlassen, weil... Genau, lass uns über Schwule sprechen. Ja, dann geht's weniger schlampig also, zu. Ja, also lass uns mal drüber sprechen. Also wir hatten es ja vom Ansprechen. Jetzt ist es ja so, du sagtest ja, Ansprechen wäre jetzt so Angst, weil Schlampe. Okay, also in jungen Jahren vielleicht, in älteren Jahren dann eigentlich nicht. Also müsste es sich doch eigentlich da überholen. Lass uns aber mal ganz kurz genau den Schwung machen. Nehmen wir unser Boot, rudern wieder rüber ans andere Ufer und sprechen mal kurz über Tops und Bottoms. Ja. Wie ist denn das? Männlein spricht Weiblein an. Funktioniert bei Schwulen relativ selten. Wieso? Wenn also ja, weil wir keine Frauen ansprechen. Nein, weil die Frau sitzt schweigsam am Tresen, der Mann spricht sie an. Das müsste doch jetzt bei Bottoms und Tops einfach auch sein. Also quasi der stille Schwule ist Bottom und der Typ, der dann hingeht und sagt Hallo. Nein, funktioniert nicht. Ich hätte jetzt fast gedacht, du kennst einen Bottom, wenn er auf dich zukommt und sagt Hallo, wie geht's? Weil das macht ja das Bottom nicht, das macht ja nur das Top. Du erkennst sie an der ersten Erwiderung, weil wenn er frech und aufsässig ist, dann ist er am Bottom. Okay. Wohingegen der Top mehr so, also ich glaube das Problem, wenn der Top einen anspricht, das ist mehr so, ich tat so ein du Jane, wir ficken. Echt so, weil die mit der Intelligenz bei Tops ist es nicht so weit her. Das klingt jetzt, also kann es irgendwie sein, dass Tops einfach alles wie sind die Hunk sind und alle anderen sind Bottom oder was? Nee, es gibt da auch Bottom Hunks, aber tatsächlich, also im Porno kommt es relativ selten vor, dass der Hunk irgendwie Bottom ist, außer so reine Hunk-Porns. Aber es gibt einen sehr süßen kleinen Comic, wo zwei Typen auf einem Sofa sitzen, in so einer WG-Situation, die Mitbewohnerin kommt rein und sagt, nice top, Matt. Und dann kommt von demjenigen, der nicht angesprochen wird, zurück, I have a name. So wie Tops häufig wahrgenommen werden, so als Bedürfnisbefriedigungsmaschinen. Ja. Okay. Ich werde in Zukunft, wenn ich dir begegne, wirst du? Jedes Mal, wenn du mit irgendeinem Typen aufschlägst, werde ich dir jedes Mal fragen, ist das eine Bedürfnisbefriedigungsmaschine? Das ist doch schön. Also ich finde, mit anderen Worten, das, was quasi das Klischee bei Frauen ist, dass sie sich jemanden holen, der das Geld ran schafft, damit sie sich einen guten Vibrator leisten können. Mhm. Und vielleicht einen Lover. Ja. Ein Latino oder so. Ja. Ist dann quasi die Bedürfnisbefriedigungsmaschine. Okay, also ihr habt das einfach nicht. Ihr quatscht einfach alles an, was euch über den Weg läuft. Naja, also, wie gesagt, du weißt es ja vorher nicht. Und wie ich ganz zu Anfang gesagt habe, das müsste ja noch auf Band gewesen sein, es gibt mehr Arten von Sex als Penetration. Also, und du baust nicht eine Beziehung darauf auf, wie du im Bett miteinander matchst. Also das ist normalerweise auch nicht klar, außer wenn du gezielt auf Ausriss aus bist, Aufriss aus bist, dann wird das relativ schnell geklärt. Dann wird so ein Dating-Gespräch auch sehr schnell sehr explizit. Dann wird über Vorlieben gesprochen, bist du top, bist du bottom, worauf stehst du, worauf hast du Bock, dies, das, und dann knick, knack, lass uns nach Hause gehen. Aber du guckst so irritiert. Ich frage gerade, ob ihr darauf dann auch Beziehungen direkt aufbaut. So Anschluss, ist dann anschlussfähige Beziehung auch gleich noch so eine Option? Weil das ist ja das worauf man ja beim Ansprechen bei Männern und Weiblein dann auch rausgeht. Also worauf baust du eine Beziehung auf? Du baust eine Beziehung darauf auf, dass Person A findet Person B aus Gründen interessant. Und dann verbringt man Zeit miteinander. Mhm. Ob jetzt der Holger der Isolde die Briefmarkensammlung zeigt, weil sie beide Briefmarken sammeln und beide irgendwie auch den Schwerpunkt karibische Briefmarken haben und da total tiefgründige Gespräche haben und dann irgendwann darauf kommen, dass sie auch den gleichen Filmgeschmack haben. Oder ob Holger und Isolde in die Kiste springen und dann entdecken, dass sie Briefmarken sammeln und sich das langsam zu einer Beziehung auf dem Wege weiterentwickelt. Das sind ja letzten Endes nur zwei unterschiedliche Arten, sich nach und nach besser kennenzulernen. Ja. Also von daher, aus so casual Sachen, also aus so Aufrissen können natürlich Beziehungen entstehen. Es gibt tatsächlich Menschen, die sagen, ich habe das ganz gezielt getrennt. Ich habe so ein paar Nummern, denen schreibe ich, wenn ich kuscheln will oder wenn ich mehr will. Und ansonsten möchte ich bitte mit denen auch gar nichts zu tun haben. Aber warum nicht? Also kann funktionieren. Okay, ich mache jetzt einfach den gnadenlosen Break. Wer zahlt? Also im Romance Gap ist es ja tatsächlich so, dass immer noch das Klischee des männlichen Zahlers bei "Hey, darf ich dich auf ein Getränk einladen?" besteht. Hat mir das Thema nicht schon mal? Es ist seltener, aber ja. Jetzt natürlich auf ja, deswegen moderiere ich das einfach gnadenlos weiter. Hatten wir das nicht schon in 25 Folgen? Habe ich mich nicht schon in 25 Folgen darüber echauffiert, dass ich mein eigenes Geld verdiene und deshalb ungern eingeladen werde und es voll okay finde, wenn man für sich selber zahlt? Haben wir das nicht sogar im Intro? Im Intro, dass ich es total Teufel finde. Gut, dann springen wir direkt zum nächsten Ding. Das klassische Einladen beim Date, also nicht beim, wenn man sich irgendwo begegnet, sondern beim Date, ist ja auch so ein Ding. Gibt es wahrscheinlich auch bei euch nicht, dass quasi Top immer den dickeren Geldbeutel haben muss. Der Top hat ja schon das dickere Paket in der Hose, dann würde ja ein dicker Geldbeutel ablenken. Ach so, das heißt Top und Bottom gestalten sich auch in Größe? Nein, tun sie nicht, aber das ist so das Klischee, das man bedienen muss. es gibt tatsächlich diese leicht humoristischen Bemerkungen, so gut bestückt und dann doch ein Bottom, was für eine Verschwendung. Ach so, okay. Aber ja, natürlich, also so 20x6 Zentimeter, die nie dafür gedacht sind, dir so richtig den Arsch aufzureißen, das ist ja schon irgendwie traurig. Okay, ganz kurze Frage. Oder ganz kurze Aufklärung. Du redest aber nicht davon, dass dieser Mensch eine Hydra in seiner Hose hat. 20 mal 6. Geht die Hose auf. 20 mal 6. Ja. Wenn man den Pimmel abschneidet, dann wachsen da zwei nach. Das wäre für diverse Gangbangs vielleicht auch nicht so schlecht. Du hast den Holger, der hat 5 Pimmelmänner. Alter Schwede. Alle 20 Zentimeter groß. Ich habe nur keine Ahnung, wie da irgendwas nebendran passen soll, weil die sind ja alle so eng aneinander. Also ich sag mal so, wenn da ein Penis aus der Hose kommt und das so sieht, als ob da so kleine Penisse dran wegwachsen, dann sollte man damit vielleicht eher zum Venerologen gehen. Das ist dann, ich glaube, ein Tripper oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ein Tripper ist, aber es ist auf jeden Fall irgendeine Geschlechtskrankheit im fortgeschrittenen Stadium. Ich wollte nur die 20 mal 6 einordnen. Ja, ich wollte das nur, wir haben hier ja auch Aufklärungsanspruch. Liebe Kinder, wenn blumenkohlartige Dinge an euren Schwängeln wachsen, geht zum Arzt. Danke. Und wenn ihr mehr als einen in der Hose habt, dann macht euch ja auch Gedanken. Entschuldigung, aber. Ja. Zwei Geschlechtsteile nicht das Problem. Also ein Pillermann und eine Vagina. Ja. Mei. Es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn da ein Arzt mal drauf geguckt hat und gesagt hat, ja, zwei Penisse sind bei dir in Ordnung, aber wie gesagt. Und wenn ihr 20 mal 6 habt, geht, naja. Also wenn ihr 20 mal 6 habt, zeilenende@dielite.org, ja. Dann will ich mich davon persönlich überzeugen. Also wenn da 20 Zentimeter drin sind, die 6 mal, dann macht man sich schon Sorgen. Freunde der Sonne, geht zum Arzt mit sowas. Wie viele Dates bis zum Sex ist ja immer die berühmt-berüchtigte Frage. Die Klischee-Nummer aus Amerika ist ja natürlich, beim dritten Date wird auf jeden Fall, weil, ja, muss ja. Also erstes Date mindestens mit einem Kuss, zweitens mit ein bisschen rummachen und drittes Date ist, Kiste. Briefmarkensammlung und Kiste. Ja, fünftes ist auch okay, aber dann bist du langweilig. Was? Fünftes ist ja auch okay, aber dann bist du langweilig und wenn du es bis zum fünften nicht geschafft hast, dann ist es vorbei. Ah. Okay. Das ist die Regel, die ich kenne. Es passiert beim dritten Mal oder es passiert beim fünften Mal oder es passiert nie. Ah, ja. Irritierenderweise passiert es nie beim vierten Mal. Okay, seltsam. Gibt es da, also da ist natürlich klar die Gap, dass man eigentlich... Der Drang ist schon, dass man sagt, früher ist besser, dann weiß man wenigstens, woran man ist. Die 3-Date-Regel ist ja dann eher so eine: Schütze dich, Mädchen, gib dich nicht so leicht her. Ja. Vor allem darfst du nicht vergessen, wenn es 3 Dates sind, dann dauert es ja mindestens 3 Tage. So kann man zumindest mal Freitag, Samstag und Sonntag nicht drei Typen haben. Naja, du kannst ja mit Menschen unterschiedlich weit im Stadium sein. Das im Finanzwesen nennt man das eine Zinsleiter. Dass wenn du 10.000 Euro hast und davon 3.000, 3.000 und 4.000 so in mehrjährigem Festgeld hast und die jedes Jahr fällig werden, so kannst du ja auch einen Typen im Stadium erstes Date haben, einen Typen im Stadium zweites Date und einen Typen im Stadium drittes Date. Und wenn es zum dritten Date zum Sex kommt und es nichts wird, kannst du ihn wieder abschießen. Du hast aber dann beim nächsten Mal wieder ein drittes Date und ein zweites Date und dann suchst du dir jemand Neues für ein erstes Date. Ich sehe schon kommen, ey. Wir werden noch irgendwie so ein BWL-Podcast, ey. Alter Schwede. Gut, wie ist es bei euch? Wie ist es bei euch? Ihr springt ja sowieso nach 5 Minuten in die Kiste, weil bei euch ist ja nicht viel zu reden, sondern, oder? Naja, ich würde behaupten, es kommt drauf an, was du als Date zählst. Also klar, wenn was ist denn ein Date? Also, ja, wir haben einen Satz gewechselt, dann haben wir noch einen Satz, noch einen Dialog gehabt und dann drittes Date, boah, Dialog, Date, irgendwas halt mal. Ja? Naja, ist, du treffst dich gemeinsam zum Fuppes gucken, weil ihr beide Fußball begeistert seid, ist das schon ein Date oder ist das nur ein, wir machen was zusammen? Wie ist das bei Männlein und Weiblein aus deiner Sicht? Das weiß ich nicht, das war meine Frage gerade an dich. Eben. Das ist so der, also wenn es das klassische Anbahnungsding ist, dann ist alles ein Date. Naja, ist die Frage, wird es von beiden schon, es muss dafür ja von beiden als Anbahnung wahrgenommen werden, damit es tatsächlich auch eine Anbahnung ist. Sonst ist das ja, stellst du irgendwie, sonst kommst du in diese problematische, das ist kein ontologisches Problem, aber es ist zumindest mal ein erkenntnistheoretisches Problem, dass für den einen dieses Date das dritte ist und für den anderen vielleicht das zweite erst. Weil das gemeinsame Fußballgucken nicht zählt. Okay, ich versuche es kurz zu machen. Es gibt so etwas. Frauen treffen sich nicht zum gemeinsamen Fußballgucken, deshalb besteht das Problem bei Heteros nicht. Ja, du kannst ja trotz allem Batik miteinander machen, Kochkurs oder was weiß ich was. Um es kurz zu machen, das, was man so Friendzone nennt, ist dann das Problem irgendwann. Ich bin ja der Meinung, man kann aus dieser Friendzone auch wieder rauskommen, aber es ist okay. Kann man, durchaus. Dann muss aber da durchaus eine gewisse Anziehungskraft in beide Richtungen. Naja, aber und gut. Jetzt, wenn du ein halbes Jahr, wenn der eine, die eine Hälfte irgendwie so ein halbes Jahr gräbt und die andere Person dich einfach brutal gefriendzoned hat von Anfang an bis und dann so ein halbes Jahr später vielleicht irgendwann merkt, dass da doch was ist, dann hatte der eine Typ halt ein halbes Jahr lang Dates schon und du bist bei Nummer 500 mittlerweile, während Madame zum ersten Date ausgeführt werden möchte. Oder umgekehrt. Weißt du, was witzig ist an diesem Thema? Ich dachte, boah, mal gucken, ob das eine halbe Stunde trägt. Ah, ja, du weißt doch, ich stehe immer wieder staunend vor euch Heteros und denke mir, ohne euch wäre die Welt so viel einfacher. Gut, wie ist es denn bei euch? Gibt es da eine Date-Regel oder sagt man einfach, pff, ist doch egal? Nee, also ich kann ja, es gibt ja Gerüchte halber irgendwie Schwule, die auch wie Heteros funktionieren. Wir nennen sie liebevoll Verräter, weil sie einfach nur heteronormative Klischees reproduzieren. Ich kann nur sagen, dass das in den Kreisen, in denen ich mich bewege, das total entspannt ist. Wenn ich so auf mein eigenes Datingverhalten, wenn man sich kennenlernt und man sich gut versteht und sich das erstmal trifft und es passt, dann bin ich. Und beim Pokestop auch ein guter Busch ist. Ja, unter Umständen, wenn der Pokestop nicht so weit von meiner Wohnung weg ist, ne? Dann müssen wir uns nicht auf den unbequemen Boden stürzen. Dann habe ich auch ein gut gefedertes Bett. Ich finde bei Sympathie drauf los. Okay. Also da kann ich natürlich sprechen, dass ich relativ frei davon bin, mir solche Gedanken darüber zu machen. Das Schöne ist, was mir so einfiel bei dem Thema Schlampenstempel. Unter Umständen, nicht bei jedem, aber so bei den eher offenen Schwulen ist Schlampe durchaus auch liebevoll als Kompliment manchmal gemeint. Wenn du über deinen Freund sagst, dass über einen deiner Freunde sagst, dass er eine Schlampe ist, dann ist das anerkennend gemeint. Okay. Ich frage mich gerade, ich sitze gerade staunend da und denke so, warte mal, wenn so viele Frauen schwule beste Freunde haben und Schwule eigentlich den Tipp geben, bei Sympathie drauf los. Die Welt könnte so viel einfacher sein. Könnte, aber du bedenkst ja immer mit, was potenzielle Männer, man hat ja so seine Erfahrungen mit Heten gemacht, was die so von sich ja, aber, geben. Ja, aber da siehst du, selbst die Frau hört nicht auf den schwulen besten Freund. Sie hört nee, du gibst deiner besten Freundin nicht unbedingt den Tipp, mit jedem in die Kiste zu springen, weil du auch deine Erfahrung mit dem scheiß Patriarchat gemacht hast. Und deshalb natürlich ein gemeinsames Interesse daran, dass es niederzubrennen. Deshalb sorgst du dafür, dass deine beste Freundin erstmal einen Tripper hat, damit es beim Patriarchat unten brennt. Du, ich möchte gern mit Patrick ausgehen. Was, Patriarchat? Nee. So. So, Freunde. Ja. Alle, die jetzt Patrick heißen, haben jetzt die nächsten Wochen auch Probleme. Ja, es sei denn, ihr habt 20x6, ne? Ihr habt meine E-Mail-Adresse. Ich kümmere mich um euch. Gut. Wie ist denn das mit dem Antrag? Macht den der Top oder macht den der Bottom? Also bei Männern und Frauen ist das Ding abgefrühstückt. Da macht es in der Regel der Mann. Frauen, die es machen. Naja, also wir haben ja schon drüber gesprochen, was die intellektuelle Kapazität von Tops angeht. Ich glaube, das überfordert deren Rechenleistung. Ja gut, aber die Rechenleistung müsste ja dann beim Top auch zu schwer sein, ja oder nein zu sagen. Naja, also für erstmal mit der Frage konfrontiert werden. Naja, doch, binäre Logik kriegen die gerade so noch hin. Aber viel mehr ist da halt nicht drin. Also einen Top darfst du nicht fragen, ob der zum Frühstück Brot, Müsli oder Brötchen hat, haben möchte. Da gibt nur zwei Auswahl. Aber heiraten, ja, nein, das geht. Schwierig wird, wenn heiraten, ja, nein, oder vielleicht offene Beziehung. Dann wird's kompliziert. Okay. Es sei denn, du erklärst dich bereit, irgendwie den Datingkalender für deinen Top zu führen. Genau, es gibt ja tatsächlich dieses Klischee, es ist auch tatsächlich noch so eine soziale Gepflogenheit, dass irgendwie der Mann den Antrag zu machen hat. Ja, scheitert daran, dass wir dann, muss dann der perfekte Moment abgepasst werden, wo wir beide gemeinsam voreinander auf die Knie fallen, weil wir es beide irgendwie durch irgendwelche übersinnlichen Dinge gespürt haben, dass es jetzt an der Zeit ist, einen Antrag zu machen. Und dann haben wir zufälligerweise beide auch den dicken Klunk dabei, den man sich an den Finger steckt, weil Diamonds are a girl's best friend. Das funktioniert doch nicht, gut, Leute. Lass kurz dieses Ding, Diamonds are a girl's best friend, das heißt auf Deutsch Bottom oder Top trägt den Diamanten? Wir tragen beide Diamanten, weil wir alle Girls sind. Okay. Und last but not least, die wie geht ihr mit Gehaltsunterschieden um? Also, ich meine, reiche Frau, armer Mann ist eine sehr, sehr selten zu findende Kombination. Ja, da steckt aber auch ein ganzer Rattenschwanz an. Was hat denn das zu bedeuten? Der ist beruflich nicht erfolgreich, der ist ein Versager und bla bla blub. Auf so eine Beziehung drückt halt auch immer natürlich gesellschaftlich von außen was. Aber stopp. Ja. Dann machen wir es einfacher, um es ein bisschen kürzer zu halten. Es gibt auch durchaus den Faktor Frau und Mann, beide wohlverdient, aber Frau eine Spur drüber. Weil irgendwie aus Versehen dann doch ein Jahr früher im Job gewesen, dann beide keine Kinder und dann, ja. Und dann? Scheitert also, darin die Beziehung auch. Ich dachte, das Problem ist nein, der große Gehaltsunterschied. Es gibt auch ganz, ganz selten Beziehungen, in denen der Gehaltsunterschied ist tatsächlich in der Tendenz immer eher abwärts. Also sprich immer Männlein mehr, Weiblein weniger, selbst in den Beziehungen, in denen beide halbwegs gut verdienen. Ja klar, aber damit wird ja der statistische Durchschnitt tatsächlich abgebildet. Das liegt ja daran, dass Männer und Frauen auf gleichen Positionen halt unterschiedlich viel verdienen. Dementsprechend muss sich das auch in der Beziehung ausdrücken. Ja, aber rein statistisch gesehen. Ja, aber wir nehmen mal als Beispiel einen ganz Otto-Normalverbraucher. Christian Lindner ist... Ich vermute, er verdient einen Cent mehr als seine Frau. Ja, noch. Sobald Christian Lindner abgewählt ist, nicht mehr. Dann... Das ist jetzt genau die Frage. Hast du Christian Lindner ist eigentlich derjenige, der in der prekären Beschäftigung steckt, oder? Nur er ist immer noch Parteivorsitzender. Ja, sag ich ja, prekäre Beschäftigung. Naja. Aber gut, gibt es da irgendwas bei euch? Muss der Top, keine Ahnung, der ist ja dann Preisboxer oder Wrestler oder... Verdient man relativ schlecht, ne? Eigentlich nicht. Naja, also ich... Frag mal Wladimir Klitschko. Der ist nicht so schlecht. Ist aber die Ausnahme und nicht die Regel. Der wurde nämlich durchaus in Euro bezahlt, nicht in Mischnieten. Nein, ich glaube, das ist ein Problem es ist ja grundsätzlich ein Problem für jede Beziehung, wo, also das meinte ich ja, das hat auch was mit sozialen Faktoren zu tun. Das ist ja vollkommen unabhängig von Klischees, wenn du so eine Beziehung Vorstandsvorsitzende, Hausmeister hast. Ja, aber das hat ja auch Vorstandsvorsitzenden, Abteilungsleiter oder Fachbereichsleiter. Lass es doch für die Plakativität einfach da mal stehen. Also, dass du die Beziehung, die ist ja einem gewissen Druck ausgesetzt. Und auch Vorstandsvorsitzender, Abteilungsleiter ist auch trotzdem. Ist ja eindeutig klar, dass es da einen erfolgreichen und nicht so erfolgreichen gibt. Und das liegt ja an dem an dem Thema, das liegt ja an dem Topos Erfolg, dass man irgendwie, keine Ahnung, auch im Privatleben auf Erfolgsdinge Wert legen sollte und dass man sich unter Druck gefühlt wird, weil die Frau viel erfolgreicher ist als man selber. Ersetzt die Frau der Partner. Die Frau ist ja auch der Partner. Und schwupps, das lässt sich auf jede Beziehung übertragen, wo du Asymmetrien hast. Ja, ja, aber du hast, also es gibt einfach diese Klassik, dass Mann einfach der bessere Verdiener ist in Beziehungen und die Frau der schlechter Verdiener. Ja, aber das liegt ja nicht an der Eigendynamik der Beziehung, das liegt daraus, was von außen an diese Beziehung herangetragen wird, weil das, was du verdienst, hat ja nichts damit zu tun, warum du mit jemandem zusammen bist und warum du mit dem weiterhin zusammen sein wirst, sondern es sind ja Erwartungen, die an dich gerichtet werden. Und das betrifft Beziehungen in jeder Form. Die Frage ist, inwiefern du dann möglicherweise unterm Radar fliegst, weil gewisse Themen dann keine so große Rolle spielen oder du davon ausgehst, dass Männer automatisch erfolgreich sind. Oder weiß ich nicht. Es ist ja sowieso der Witz. Du kannst ja auch Abteilungsleiter beim Bosch sein und viel und mehr verdienen als Geschäftsführer bei so einer 20-Mann-Agentur. Ja. Da denken die Leute, dass der Gehaltsunterschied so mit dem Dreieck links oben in der Spitze ist, aber es ist eigentlich rechts oben in der Spitze. Ja, aber ganz kurz, also da dann kurz den Gedanken, deiner Logik nach müsste ja quasi die Frau, die, keine Ahnung, nehmen wir eine Hausnummer, die 5.000 verdient, sich definitiv einen Typen suchen, der mindestens 5.500 oder so verdient und keinen nehmen, der 4.500 verdient. Also geht ja rein, wir müssen ja nicht in den, das muss ja nicht im gleichen Jobbereich sein, es gibt ja nicht, und das findet tatsächlich sehr, sehr selten statt. Zumindest statistisch ist es nicht. Ich weiß jetzt nicht, was Diana zu Löwen so verdient. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Fipsi Amthor doch einen Ticken mehr kriegt. Wer ist Diana zu Löwen? Das ist die Freundin von Fipsi Amthor. Okay, das ist so eine Influencerin / Investorin. Du solltest dir mal Instagram anschauen. Mache ich gelegentlich, aber... Heißer Tipp, mal Fipsi Amthors Freundin googeln, das ist wild. Okay. Aber ja, ich glaube, du suchst dir grundsätzlich deine Partner nicht nach Gehaltscheck. Also ich glaube, doch gut, ich glaube, es gibt gewisse soziale Schichten in Deutschland, wo nach Scheckbuch gedatet wird. Aber ich wüsste bei meinen Ex-Freunden... Hatte ich eine grobe Vorstellung davon, was die im Monat haben. Aber nö, das war jetzt nicht so das Thema. Okay, 1,1 Millionen Follower. Naja. Kosten für Verhütung. Ich habe diesen Monat einfach 400 Euro für Verhütungsmittel. Ja, das war so der Moment, wo mein Kopfkino eine halbe Stunde beschäftigt war. Kannst du ein bisschen tiefer reden? Mit deiner hohen Stimme nimmt dich keiner ernst. Okay. Sie ist Mitglied in der CDU wahrscheinlich, richtig? Da bin ich mir nicht so sicher, ob sie ein Parteibuch hat, aber ja. Ist sie denn wenigstens in der Höhle der Löwen? Ich glaube, die war da auch mal, ja. Aber okay. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe das auch nur so am Rande verfolgt, dass sie da ist. Okay. Ja, vielleicht kann ja mal Fipsi Amthor auch irgendwas Neues gründen und sich da dann von den Löwen irgendwie, ja. Ja. Oder sie wirft ihnen den Löwen zum Fraß vor. Gut, lass uns doch den einen letzten Sprung nehmen hier. Wie gesagt, Gehaltsunterschiede spielen ja wahrscheinlich dann sowieso keine Rolle, weil... Nee, spielen immer eine Rolle, aber wie gesagt. Nein, also niemand wird fragen, du sag mal. Ey, stimmt eigentlich, wie ist es denn dann, wenn beide quasi gleichberechtigt sind, dann kann es ja eigentlich... Müssen ja auch beide das Gleiche verdienen, weil sonst hast du ja immer dieses Problem, oder? Die Pay Gap. Wie meinst du? Naja, bei Männern und Weiblein ist es ja so, dass sie unterschiedlich haben. Und ich. Männern mehr und Weiblein weniger. Das heißt, bei die Gay Gap müsste ja dann quasi Naja, es ist Männlein mehr, Männlein weniger, ne, wenn du unterschiedliche Gehälter hast. Also das, genau. Das ist quasi Schrödingers Gehaltsunterschied. Er ist da und er ist auch nicht da. Gut, also habt ihr keinen Gender Gay Gap? Nö. Das sind ja alles Männer. Okay, du hast das Wortspiel nicht gefunden. Ich habe es gut versteckt. Viel Freude damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. Wir beenden diese Folge zum Gender Gay Gap. Ich habe schon verstanden, dass du Gender Gay Gap gesagt hast. Aber deshalb habe ich ja gesagt, den gibt es nicht, weil wir sind ja alles Männers. Okay, ich fand nur das. Du hast meine Erwiderung nicht verstanden. Das ist dein Problem. Also, nee. Vielleicht verstehe ich auch heute nichts mehr. Ich glaube, an dieser Stelle sind wir raus, weil wir sind viel zu lang in dieser Folge. Alter Schwede, habe ich gedacht, boah, 30 Minuten länger trägt das Thema nicht. Ja, aber Dating funktioniert bei uns. Und ich habe extra immer Luhmann und Habermas ausgeklammert. Dating funktioniert halt bei uns immer. So ist halt. Wir tanzen ja schon seit Jahren umeinander her. Wir hatten schon so viele Dates und noch nie Geschlechtsverkehr. Ja, aus Gründen. Ja, aus deprimierenden übrigens, Gründen. Laut beides Bottoms. Laut Dingenskirchen zu Löwen gibt es übrigens 1000 Euro fürs Gründen. Also 1000 Euro für unsere Gründe. In diesem Sinne, macht's gut. Falls ihr irgendwie 1000 Euro übrig habt, patreon.com/dieelitepodcast. Wir nehmen auch weniger. Ja. Und ja, das Zeilenende singt euch jetzt noch das Steigerlied und wir wünschen gute Nacht. Tschüss. Nö, das tut er nicht. Aber ihr könnt euch das Lila-Lied vielleicht anhören, wenn ihr Spaß dran habt. Macht's gut. Ciao. Das soll's für heute gewesen sein. Für weitere Informationen besucht unsere Webseite www.dieelite.org. Alle, die uns für diesen Podcast etwas in den Hut werfen möchten, werden unter patreon.com/dieelitepodcast fündig. Vielen, vielen Dank. Unsere Social-Media-Kanäle findet ihr ebenfalls unter @dieelitepodcast. Und natürlich freuen wir uns auch auf Feedback per Mail an aushilfsjedi oder zeilenende@dieelite.org. Danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.